Eigentlich sind alle Reportagen, die wir an dieser Stelle senden, von besonderer Qualität. Aber manche bekommen sogar Preise. Der Silberne Kolumbus 2010 wurde an eine literarische Reportage vergeben, die wir im vergangenen Jahr gesendet haben. Reporter Peter Marx machte eine Reise mit dem Orient Express und begab sich auf die Spuren eines legendären Mordes. Aus Anlass der Preisverleihung wiederholen wir: Literarische Plätze, Mord im Orient Express von Agatha Christie. Eine Reportage von Peter Marx. Die englische Lady. I won't sleep now. Der Gedanke hat mich noch nicht einmal gestreift. Nicht bevor Sie es erwähnt haben. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Aber ich freue mich auf heute Abend. Es ist schön, dass man sich hier herausputzen und die Bar genießen kann. Und ich hätte nie an einen Mord gedacht, wenn Sie es nicht gesagt hätten. Aber jetzt werde ich vielleicht nicht schlafen können, werde wachsam sein. Im Spielfilm beginnt die Reise von Hercule Poirot, dem belgischen Meisterdetektiv, in Istanbul, meine dagegen am Budapester Westbahnhof. Im früheren Kaisersalon mit direktem Zugang zum Bahngleis. Die Salonpracht ist heute mehr zu spüren als zu sehen. Tiefe Risse im Mauerputz und die einst strahlend weißen Stuckornamente sind bis in die kleinste Rille voll Staub. Verschlissene, durchgesessene Sessel und Bänke sind hier der einzige Luxus. 12 Gäste warten im runden Saal, wie im Roman. 12 neue Fahrgäste und einer von ihnen ist bald tot. Wie Poirot in Istanbul vertreibe ich mir die Zeit damit, Menschen zu beobachten, ohne es mir anmerken zu lassen. Eine Jolie Femme ist jedoch nicht darunter, wie es Agathe Christie im Roman beschreibt. Die Frau gehörte nach seinem Eindruck zu jener Sorte junger Frauen, die sich überall, wohin sie kamen, mit der größten Selbstverständlichkeit bewegten. Sie wirkte ausgeglichen und tüchtig. Ihm gefiel die strenge Regelmäßigkeit ihrer Züge, die zarte Blässe ihrer Haut. Ihm gefielen auch die dunkelbraune, sanft gewellte Frisur, der kühle, unpersönliche Blick ihrer grauen Augen. Für seinen Geschmack war sie für eine Jolie Femme, wie er das nannte, nur ein ganz klein wenig zu selbstsicher. Zwölf Frauen und Männer warten auf dem Bahnsteig. 12-mal einen Blickfang zwischen den Jeans, Overalls, Minirocken der zweiten Klasse. Anzug, Krawatte, Mantel, Kostüm, Hut, Schirm. Koffer nicht aus Hartplastik, sondern mindestens Lederimitat. Angeführt von Stewardessen in hellblauen Uniformen, durchdringt die Premium-Klasse, gefolgt von Kofferträgern, das Wirrwarr um sie herum. In den Händen Pässe, Fahrkarten und Reservierungsbillets. Die bordeauxroten Korteln zur Einstiegszone werden angehoben. Das Ziel direkt vor uns. Der Venice Simplon Orient Express. 17 dunkelblaue, glänzende Waggons, verziert mit goldenen Messinglettern und Wappen. Über 400 Meter lang und damit doppelt so lang wie jeder ICE und über 1000 Tonnen schwer. 8. Waggon, 3. Abteil, mein Abteil. Dort steht Massimo vor den Stufen. Er verkauft Souvenirs im Zug und ist das lebende Archiv des Orient Express. Der Italiener seit 16 Jahren an Bord, kennt alle Bücher, Filme. Aber nichts ist besser als Christis Mord, sagt er, winkt nach einem Kollegen. Listen, first of all, well, the one I like the most is the Agatha Christie one because. Ja, definitiv. Ich mag diesen Roman von Agatha Christie am liebsten. Ich bin der Meinung, dass die Szene, vor allem am Anfang des Buches, wo es um das Einsteigen der Gäste geht, so wirkt, als hätte sie über uns geschrieben. Bei jeder Abfahrt, jedes Mal, wenn wir eine Station verlassen, ist es genau so. Bei uns fehlt nur die Dampflok. Alles andere ist wie im Buch. Die Atmosphäre, die sie im Buch beschreibt, ist genau dieselbe, wie wir sie heute in diesem Zug erleben. Massimo wendet sich ab, begrüßt neue Gäste, überlässt mich seinem Kollegen Erik. Der steht in dunkelblauer Uniform mit Goldstreifen an den Ärmeln am Eingang des Waggons. Erik ist der Steward dieses Wagens und für 24 Stunden sowas wie mein Butler. Ein schneller Prüfblick auf Fahrkarte, Reservierung und Passagiere. Zutritt in Jeans verboten. Absolut verboten, sagt Wolfgang Eibeldauer, ebenfalls Steward, der den Einstieg der Gäste beobachtet. Es gibt immer wieder ein paar Ausreißer, die dann sagen, oh, wieso und so. Wir sind dafür auch vorbereitet an Bord, also wir haben dann noch eine Weste an Bord und eine Krawatte, die wir dann ausleihen können. Aber im Restaurant darf niemand ohne Krawatte oder Jackett essen. Also die müssen dann in der Kabine essen, wenn sie darauf bestehen, kein Jackett zu tragen. Die Gäste legen erstaunlicherweise noch immer sehr viel Wert darauf, vor allem unsere britischen Gäste. Wenn dann zum Beispiel jemand weniger gut gekleidet ist, dann wird das dem Chefkellner schon auch mitgeteilt oder die beschweren sich dann auch darüber. The Cabin, sagt Eric und öffnet die Tür in eine kleine, aber edle, plüschige Parzelle. Blank polierte Mahagoniwände, verziert mit filigranen Intarsien. Tulpenrosen im Art Deco-Stil, eine beigefarbene Couch mit Lilienmustern, weiße Spitzendeckchen schützen die Kopfstützen. Eine Art Dekolampe mit rosafarbenen Stoffhütchen am Fenster, ein schmaler Holztisch und in der rechten Ecke, verdeckt durch eine Tür, ein Waschraum. Keine Dusche, nur Katzenwäsche Deluxe. Jedes Detail lässt mich schnell vergessen, dass ich hier 24 Stunden lang eingepfercht bin, auf höchstem Niveau. Abgesehen vom komplizierten Schließmechanismus der Eingangstür. Niemals zerren und ziehen, sagt Erik, macht mehrmals die Tür auf und zu. Und ironisch wünscht er grinsend eine schöne Fahrt, weil er weiß, ich werde es wieder falsch machen und niemals lernen, mit der gebotenen Eleganz aus dem Abteil zu treten. Solche Probleme kennt Herr Kühl-Perrot nicht. Poirot begab sich durch den Gang, wobei er ziemlich langsam vorankam, da die meisten Reisenden vor ihren Abteilen standen. Sein Pardon, Pardon erklang mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerkes. Schließlich kam er zu seinem Abteil. Drinnen griff der junge Amerikaner aus dem Hotel Tocatlia gerade nach einem Koffer über sich. Ein Pfiff ertönte, dann gab die Lokomotive einen langgezogenen, wehklagenden Schrei von sich. Beide Männer traten auf den Flur hinaus. Plötzlich gab es einen Ruck. Beide Männer drehten sich rasch zum Fenster um und sahen den langen, erhellten Bahnsteig langsam vorbeiziehen. Der Orient-Express hatte eine 3-Tage-Reise quer durch Europa angetreten. Ruck ja, Schrei nein. Diesellokomotiven ersetzen heute die Dampfloks aus Agatha Christies Zeiten. Die Schriftstellerin fährt mehrmals mit dem Orient-Express von London nach Istanbul, um ihren Mann, einen Archäologen, zu besuchen. Während ihrer Reisen im Winter 1928 steckt der Express 10 Tage lang in der Westtürkei in einer Lawine fest. Daraus lässt sich ein Buch machen, soll Agatha Christie gesagt haben. Ob es stimmt oder eine weitere Legende ist, von denen sich viele um diesen Zug ranken. 6 Kinofilmen, 19 Büchern und einem Musikstück dient der Orient Express bislang als Vorlage. Genügend Stoff, der die Gäste zum Träumen bringt, erzählt Massimo später in seinem Souvenirladen. Er kennt jede Legende und die Geschichte jeder Kabine im Zug. Some other VIPs cabin, like Matahari. Sie schlafen auch in anderen VIP-Abteilen, wie zum Beispiel in der Kabine von Matahari. Die darf man auch nicht vergessen. Oder in denen von Königen, die hier zu Gast waren. Einer der ältesten Waggons ist der 309. Der wurde in der Nähe von Budapest in die Luft gejagt, als er über eine Brücke fuhr. Im Zug fuhr damals auch die Tänzerin Josephine Baker mit. Nach dem Anschlag tanzte sie vor den Überlebenden aus dem Waggon 309, bis sie gerettet wurden. Der Waggon 309 war es auch, der im Schnee stecken blieb und Agatha Christie zu ihrem Buch inspirierte. Doch eines ist sicher, der Zug ist der wahre VIP. Giuseppe Albaselli, der erste Oberkellner, hört zu, was ein italienischer Landsmann im Shop erzählt und schildert seine Erfahrungen mit den Gästen, die mit dem Christi-Buch in der Hand durch den Zug streifen. Die Gäste, die hätten gerne gleich erstes Mal, wo hat sie geschlafen? In welchem Zimmer? In welche Kabine? In welche Wagen? Wie alt sind die Wagen? Und ich hätte gerne immer noch, wie sie hat das Agatha Christie das Buch gemacht, das Mörder on Orient Express. Das Mörder, das ist nie ein Mörder gehabt auf den Zug, aber inzwischen vor dem Zweiten Weltkrieg, das war ein Sturm, eine Schneesturm in Rumänien. Und der Zug, das war in zum Zeit, da war nur 6 Wagen. Und der Zug, das war für eine Seite. Und beide Seiten waren gestoppt, war eine Avalanche, eine Lawine. Und die können nicht fahren. Und sie war dabei. Die Landschaft von Ungarn wird hügeliger. In den Abteilen wird es ruhig. Ein englisches Ehepaar aus Birmingham, meine Nachbarn. Die Frau drückt auf die Klingel. Teegebäck für sie, ein Bier für den Mann, der unglücklich aus der Wäsche schaut. Helen und Robert. Sie, Ende 40, hat sich die Reise zum 28. Hochzeitstag gewünscht und er, der einen kleinen Betrieb für Landmaschinen hat, bezahlt für beide rund 5.000 Euro, obwohl er die Reise schon hasst, bevor sie einfällt. Ein Motiv für einen Mord. Nicht bei Robert, Typ Riesentettibär. Ich denke, es ist Teil unserer Geschichte und es ist irgendwie elegant und vornehm und so anders als alles andere heutzutage. Ich denke, England hat ungeheuer viel von seiner Eleganz verloren. Und daher ist das hier etwas, was ich schon immer tun wollte. Dieser Zug ist ein extrem alter Zug, zugleich extrem elegant und mit extrem sonderbaren Menschen besetzt. Engländern eben, die diesen Zug heute als Zeitmaschine nutzen. Zurück in die Vergangenheit, in die 20er, 30er Jahre, als Großbritannien noch bedeutend, der Erste Weltkrieg siegreich beendet und der amerikanische Cousin erst am Anfang seiner Weltmachtpläne steht. A real good time, sagt Helen, nascht an ihrem Gebäck, blickt missmutig auf die halbleere Bierflasche ihres Mannes. Wie ich schon anfangs sagte, ich glaube, die 30er Jahre waren eine Zeit der Extravaganz und des Luxus. Und wir in Großbritannien haben das verloren. Deshalb ist es schön, zurückzuschauen. Jetzt, da es nur noch eine kleine Zahl von Leuten gibt, die dazu die Möglichkeit haben, schätze ich mich sehr glücklich, dass ich das machen kann. Eines ist mir klar, hier wird es keinen Mord geben. Nicht heute Nacht, wenn der Orient Express durch Deutschland rast. Niemals, nie. Hercule Perrault hört dagegen in seinem Abteil einen Schrei. Jetzt fiel ihm wieder ein, dass Ratchets Abteil an das seine grenzte. Er stieg aus dem Bett und öffnete die Abteiltür, als gerade der Schlafwagenschaffner über den Gang geeilt kam und an Ratchets Tür klopfte. Poirot hielt seine Tür einen Spalt breit offen und spähte hinaus. Der Schaffner klopfte ein zweites Mal. Wieder ertönte die Klingel und weiter hinten ging über einer anderen Tür ein Lämpchen an. Der Schaffner warf einen Blick über die Schulter zurück. Wieder im Souvenirladen. Massimo lacht, unterbricht das Einpacken von Kaffeetassen und Gläsern mit dem Symbol des Orient Express. Jeder Gast stellt diese Frage nach dem letzten aktuellen Mord im Zug. Und Massimo, mit seinen über 50 Jahren einer der ältesten Mitarbeiter an Bord, antwortet wie immer. Es gibt schon seit ewigen Zeiten keine Morde mehr. Weil alle Gäste einen Mord in diesem Zug erwarten, mache ich Witze und sage, dass eines Tages sicher der nächste Mord passieren wird. Und ich werde das Opfer sein und Giuseppe, der Oberkellner, wird mich töten, weil sie den Bären, die ich verkaufe, seinen Namen verraten haben. Zwei Morde sind amtlich registriert. Ein französischer Gesandter und ein amerikanischer Militärattaché. Die Täter werden nie erwischt. Und die Motive? Unklar. Überfall, Spionage, Auftragsmord, Eifersuchtsdrama. Alles ist in diesem Zug vorstellbar, der am 5. Juni 1883 zum ersten Mal aus dem Pariser Bahnhof Gare de l'Est fährt. 6 Jahre später dampft der Express das erste Mal nach Konstantinopel. Fahrzeit rund 70 Stunden. Seither tritt der Zug unter den verschiedensten Namen auf und in der eigenen Geschichte spiegeln sich die Wirrnisse, Abgründe und Verzweiflungen der verschiedenen Dekaden wider. Zerstörung, Wiederaufbau, Zerstörung und Wiederaufbau. Ein rollendes Museum, sagt Stuart Wolfgang Eibeldauer, den ich beim Spaziergang durch den Zug wieder treffe. Ja, es gibt schon noch Wagen mit besonderer Geschichte. Zum Beispiel haben wir einen an Bord, der war während der Kriegszeit ein Bordell für Soldaten. Und dann gleich nach dem Krieg hat dann das dänische Königshaus den Wagen gekauft. Und das war dann der königliche Zug, nicht aus Dänemark, von den Niederlanden. Diskret überhört der 34-jährige Stuart die Frage nach Affären, nach Erlebnissen mit Prominenten. Er lächelt nur verschmitzt, was die Sache noch ärgerlicher macht, erzählt dann. Ja, ich habe eine lustige Geschichte. Es war eine Dame, die ist mit ihrer Mutter gereist und die waren aber zu dritt in der Kabine, weil da ihr Vater oder der Ehemann war in der Tasche. Der ist verstorben in London, der wurde dann eingeäschert. Und sie sind dann mit der Urne nach Italien gereist, weil der Vater ursprünglich aus Italien war. Und sie wollten noch eine letzte schöne Reise mit dem Vater gemeinsam machen. Und waren dann zu dritt in einer Doppelkabine. Österreichs Berge rücken näher. Wien ist das nächste Ziel. Zum Kaffee serviert Erik mir auf dem Silbertablett süße Schweinereien von österreichischen Edelkonditoren. Nicht ein Krümel bleibt übrig. Das monotone Rütteln und Schaukeln der Waggons macht müde. Mir geht es wie Mrs. Hubbard im Roman. Sie schläft, bis ein unbekannter Mann in ihrer Kabine steht und sie niederschlägt. Ach ja, also unterlag ich nun, hat die Augen zu und überlegte hin und her, was ich machen könnte. Aber irgendwie habe ich mich dann wieder gefangen und mit der Hand um mich getastet und auf die Klingel für den Schaffner gedrückt. Ich habe geklingelt und geklingelt, aber es passierte nichts. Und ich kann Ihnen sagen, ich dachte schon, mir bleibt gleich das Herz stehen. Barmherzigkeit, dachte ich. Vielleicht haben die ja schon alle Leute im Zug umgebracht. Ja, die Heizung ist das. Das ist die Heizung. Ja, die Heizung ist das. Erik schnauft, mit einer schmalen Kelle schaufelt er Eierbriketts in den Eisenofen am Ende des Waggons. Jeder Waggon hat einen eigenen Ofen, damit die Gäste in der Nacht nicht frieren. Zeit für das Dinner. Kabinentüren klappern, im Flur warten Mann oder Frau, bis die jeweiligen Partner drinnen fertig angekleidet sind. Natürlich nur Smoking oder Abendkleid. Wien, München liegen hinter uns, Günzburg und Göppingen sind die nächsten Stationen, Namen, die so gar nichts Weltliches haben. In der Mitte des Zuges der Barwagen, dahinter drei Waggons mit den verschiedenen Restaurants des Express. Etoile du Nord mit seinen vielen Intarsienarbeiten, Côte d'Azur wegen der Glasreliefpaneele und Voiture Chinoise wegen seiner Lackpaneele. Alle Tische werden gedeckt mit Damastdecken, Kristallgläsern, Silberbesteck. Ein beeindruckender Anblick und ein ganz anderer als in Hercule Poirot vor dem Dinner erlebt. Die amerikanische Dame, wie sie geschrien hat, ma foi, ich dachte schon, sie wäre auch ermordet worden. Ich bin hingerannt, gebrüllt hat sie wie am Spieß. Sie muss sofort zu ihnen, hat sie geschrien. Und gleich ist sie losgerannt und hat in alle Abteile, an denen sie vorbeikam, hineinposaunt, was passiert war. Es ist da drinnen. An der Klinke der Tür zum Nachbarabteil hing ein großer, karierter Waschzeugbeutel aus Gummi. Darunter lag, wie Mrs. Hubbard ihn fallen gelassen hatte, ein Dolch. Ein billiges, pseudo-orientalisches Ding mit gerader, spitz zulaufender Klinge, auf der lauter bräunliche Flecken waren, wie Rost. Poirot hob den Dolch vorsichtig auf. Ja, brummelte er leise, Irrtum ausgeschlossen. Das ist die gesuchte Waffe. Kein Mord im Barwagen, obwohl Robert, der Landmaschinenhändler, so schaut, als könnte er jeden Moment zum Massaker ansetzen. Sein Bauch und der Smoking, sie werden nicht Freunde und auch nicht die Fliege, die er zweimal erfolglos versucht abzulegen. Helen, seine Frau, bleibt eisern, erbarmungslos, zwingt ihn sogar, Champagner zu trinken. Robert ist so fehl am Platz wie nur möglich, während Helen, gekleidet im Stil der 20er Jahre mit Stirnband, Franzenkleid und langer Perlenkette, jede Sekunde genießt, auch nach dem dritten Glas Champagner. Und der Schotte am Tisch, gekleidet im traditionellen Kilt, scheint nur darauf zu warten, dass Robert wütend verschwindet. Aber Robert erweist sich als Steher. Amüsiert beobachtet Massimo die Szene von der Bar aus. Ich glaube, die Atmosphäre ist dieselbe geblieben. Der einzige Unterschied ist, dass die Gäste heute an Bord kommen, um diese Erfahrung zu machen. Damals war es die einzige Möglichkeit, um von einem Ort zum anderen zu reisen. Heutzutage mit den Flugzeugen hat jeder die Wahl. Bei einem Flug geht man einfach an Bord und fliegt direkt zu einem anderen Ort. Das ist kein Reisen. Sich mit einem Zug einer Stadt zu nähern, darauf zu warten, dass man ankommt, aus dem Fenster zu schauen, die Landschaft zu beobachten, das ist etwas ganz anderes. Das ist Reisen. Mit einem Flugzeug bewegt man sich einfach von einem Ort zum anderen. Man hat die Wahl. Die Wahl hat auch Hercule Poirot. Der Mordfall im Orient Express ist gelöst. 12 Gäste lädt er in den Speisewagen ein. Und da sah ich Licht. Sie waren alle verwickelt. Denn dass so viele Menschen, die alle eine Beziehung zu dem Fall Armstrong hatten, zufällig im selben Zug reisten, war nicht nur unwahrscheinlich, es war unmöglich. Es konnte kein Zufall sein, es war geplant. Eine Geschworenenbank besteht aus 12 Personen. Es waren 12 Fahrgäste und Ratchets wurde mit 12 Messerstichen getötet. Und alles fand plötzlich eine Erklärung. Im Roman bereitet sich Hercule Poirot auf die Ankunft im nächsten Bahnhof vor. Was sagt er der Polizei? Die erfundene Geschichte um den spurlos verschwundenen Mafiamörder oder die wahre Geschichte der 12 Mörder? Poirot sah seinen Freund an. Was ist Ihre Meinung? Monsieur Buck räusperte sich. Nach meiner Ansicht, sagte er, ist die erste Theorie, die Sie uns unterbreitet haben, die richtige. Sie ist es ganz bestimmt. Ich schlage vor, wir bieten diese Lösung der Polizei an, wenn sie eintrifft. Gut so, sagte Monsieur Poirot. Ich werde nunmehr die Ehre haben, mich von dem Fall zurückzuziehen. Am Gare de l'Est warten schon die neuen Fahrgäste hinter den Kordeln, beobachten die Einfahrt des Express, der sie nach London bringt. Auf den Küchenchef warten 4 Gepäckwagen mit frischem Obst, Gemüse, Fleisch und noch lebenden Hummern. Ihre dicken Zangen sind mit Gummibändern gesichert. Unruhig krabbeln sie in einem Wasserbottich. Vielleicht ahnen sie schon, was kommt. Sie werden sterben, spätestens zur Mittagszeit. Sie sollen die einzigen Opfer dieser Reise bleiben. Mord im Orient Express. Peter Marx begab sich auf die Spuren von Agatha Christie und ihrem legendären Krimi. Nächsten Sonntag geht es um große und kleine Wunder. Unsere Reporterin ist an einen Wallfahrtsort gefahren, den es eigentlich gar nicht geben darf. Im Wunderland von Heroldsbach. Wallfahrtsort ohne päpstlichen Segen. Am kommenden Sonntag um 13.05 Uhr in der Reportage. Viel Spaß bei der folgenden Sendung Neonlicht und einen schönen Sonntag noch wünscht Ellen Hering.